Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit. Die Krise der europäischen Seele von der Schwarzen Pest bis zum Ersten Weltkrieg. Erstes Buch: Renaissance und Reformation. Von der Schwarzen Pest bis zum Dreißigjährigen Krieg. Willkommen zur 16. Ausgabe der kommentierten Radiolesung auf Orange 94.0. Bedauerlicherweise war es mir auch diesmal aus terminlichen Gründen nicht möglich, Gäste einzuladen, weshalb auch diese Sendung ohne Kommentare auskommen und die geschätzte Hörerinnenschaft abermals mit meiner Wenigkeit als Leser Vorlieb nehmen muss. Ich gelobe Besserung und werde alles daran setzen, die Kontrolle über meine Zeit wenigstens so weit zurückzuerlangen, dass dem Sendungskonzept fürderhin wieder zu seinem vollen Recht verholfen werde. Gestern erreichte mich das E-Mail eines Hörers, der meinte, dass ihm die Sendereihe zwar recht gut gefalle, er sich aber im Genuss selbiger von den, wie er sich ausdrückte, schrillen Pfeiftönen zwischen den Textteilen gestört fühle. Diese Gelegenheit möchte ich nutzen, um ein paar Worte zu diesen Klängen zu sagen. Sie markieren die Absatzüberschriften in der Marginalspalte, mittels derer Friedell seinem Text jene Gliederung verleiht, die er in der Einleitung als tiefes Bedürfnis menschlichen Geistes darstellt. Da sich überdies das Inhaltsverzeichnis auf sie bezieht, schien es mir angemessen und im Sinn des Autors, sie akustisch hervorzuheben. Der Klang wurde allerdings nicht gepfiffen, sondern mit Hilfe eines Theremins erzeugt. Wie übrigens alle anderen Klänge einschließlich der Signations zu Beginn und am Ende der Sendung auch. Dieses Instrument wurde vom russischen Physiker und Musiker Lev Sergejewitsch Termin, besser bekannt als Leon Theremin, erfunden und 1920, also zu Lebzeiten Friedells, am Physikalisch-Technischen Institut St. Petersburg erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Es handelt sich somit um eines der ältesten elektronischen Musikinstrumente, zu dessen Besonderheiten es gehört, berührungslos gespielt zu werden. Oszillatoren erzeugen elektrostatische Felder, die durch die Körpermasse des bzw. der Spielerin beeinflusst werden. Genauer gesagt durch das Potenzial des Körpers als Erdung. Bis in die 60er Jahre des vergangenen Jahrhunderts erfreute sich der, oft auch das Termin, großer Beliebtheit. Dann wurde er von den aufkommenden Synthesizern allmählich verdrängt. Robert Moog, Vater des nach ihm benannten Moog-Synthesizers und einer der wichtigsten Entwickler dieser Ära, hat stets betont, von Termins Erfindung inspiriert worden zu sein, sich überhaupt mit dem Bau elektronischer Musikinstrumente zu befassen. Somit kommt dem Termin, der sich heute wieder wachsenden Interesses erfreut, musikhistorisch eine nicht zu unterschätzende Rolle zu. Grund genug, seinen Einsatz bei der Gestaltung dieser Sendereihe passend zu finden. Auch wenn Friedell selbst ihn meines Wissens niemals erwähnt hat. Falls er von ihm wusste, was durchaus möglich ist, denn immerhin waren seine Interessen bekanntlich äußerst breit gestreut und am Ende der 20er Jahre wurden auch in Deutschland sogenannte Ätherophone oder auch Äthergeigen hergestellt, hat er ihn jedenfalls nicht in seiner Bedeutung erkannt. Womit es meines Erachtens an der Zeit wäre, formlos zum Leseteil der heutigen Sendung überzugehen. Machiavell. Wir sagten vorhin, die italienische Renaissance habe keinen einzigen Philosophen hervorgebracht. Sie hat aber etwas besessen, was vielleicht ebenso viel wiegt. Einen praktischen Beobachter, Schilderer und Beurteiler von höchster Klarheit, Schärfe und Weite des Blicks. Machiavell. Machiavell ist nicht bloß der erfahrungsreichste, einsichtsvollste, geordnetste, konsequenteste und großzügigste Kopf, das Gehirn seines Zeitalters gewesen, sondern geradezu eine Art Nationalheiliger und Schutzpatron der Renaissance, der ihren Lebenswillen, ihre ganze seelische Struktur auf einige kühne und leuchtende Formeln gebracht hat. Er ist Politiker und nichts als Politiker und daher selbstverständlich Immoralist. Und alle Vorwürfe, die ihm seit 4 Jahrhunderten entgegengeschleudert werden, haben ihre Wurzel in dem Mangel gerade jener Eigenschaft, die er am vollkommensten verkörperte, der Gabe des folgerichtigen Denkens. Wer ihn verdammt oder selbst nur zu widerlegen versucht, vergisst, dass er kein systematischer Philosoph, kein ethischer Reformator, kein Religionslehrer oder dergleichen sein wollte, sondern dass der Zweck und Inhalt seiner geistigen Arbeit ausschließlich darin bestand, die Menschen so zu schildern, wie sie wirklich waren, und aus dieser Realität praktische Schlüsse zu ziehen. Er betrachtet den Staat als ein Naturphänomen, ein wissenschaftliches Objekt, das beschrieben und zergliedert, dessen Anatomie, Physiologie und Biologie exakt erforscht werden will. Ohne Gesichtspunkte, ohne Theologie, ohne Moral, ohne Ästhetik, ja selbst ohne Philosophie. Dies war völlig neu. Wie der Zoologe über Haifisch, Königstiger und Kobra nicht aburteilt, sie nicht böser findet als Pudel, Hase oder Schaf, sondern bloß ihre Lebensbedingungen und die günstigsten Voraussetzungen für das Gedeihen ihrer Art festzustellen sucht, so steht Machiavell zu der Erscheinung des Herrschers, die ihr zu ergründen bemüht ist, und hat diese Aufgabe in bewunderungswürdiger Weise gelöst, weshalb Lord Aston sehr richtig bemerkt hat, die ganze neuere Geschichte sei ein Commentarius Perpetuus zu Machiavell. Machiavell war ein ebenso fantasievoller und leidenschaftlicher Wiederbeleber der Antike wie nur irgendeiner seiner Zeitgenossen und ein ebenso verderblicher und falscher. Was ihm nämlich vorschwebt, ist die Polis, und zwar in ihrer latinisierten Form. An der Spitze seiner politischen Theorie steht der Satz »Staat ist Macht«. Er wünscht die Rückkehr zur Volksbewaffnung, zum altrömischen Stadtpatriotismus, zum nationalen Königtum. Er vergaß aber dabei, dass eine solche Rekonstruktion in einer Zeit, die das umwälzende Erlebnis des Christentums hinter sich und den Aufstieg zur paneuropäischen, ja zur Weltpolitik unmittelbar vor sich hatte, ein Ding der Unmöglichkeit war. Sein Ideal war bekanntlich Cesare Borgia, der nicht bloß ein gewissenloser Schurke, sondern auch, was für einen Staatsmann viel kompromittierender ist, ein prinzipienloser Abenteurer war. Der Immoralismus. Dies führt uns zur moralischen Bilanz der Renaissance. Die geheimnisvolle Atmosphäre von Schönheit und Laster, Geist und Gewalttat, Reiz und Fäulnis, in die die Renaissance eingebettet ist, hat die Fantasie der Nachwelt dauernd beschäftigt. Sie hat ebenso die Entrüstung aller bürgerlichen Gehirne entfacht, die sich eine andere Welt als ihre erleuchtete, polizierte und paragraphierte nicht vorstellen können, wie die Begeisterung aller Gymnasiastengehirne, die über eine gewisse verdorbene Pubertätsfantasie ihr ganzes Leben nicht hinauskommen. Beide haben natürlich Unrecht. Zunächst ist zu bedenken, dass die meisten Verbrechen der Renaissance von offiziellen Persönlichkeiten begangen wurden, alle sozusagen in amtlicher Eigenschaft, und dass dieselben Menschen außerhalb ihrer beruflichen Raub- und Mordpraxis oft sehr liebenswerte, ja edelmütige Charaktere waren. Selbst von einem Alexander Borgia wird berichtet, dass er im Privatleben gut, milde und ohne Rachsucht, ein Freund und Wohltäter der Armen war. Die meisten Personen aber, die nicht politisch tätig waren, haben eine ebenso friedliche und harmlose Existenz geführt wie zu allen Zeiten. Zumal an den Künstlern, in denen doch gerade die bestimmenden Züge der Zeit versammelt waren, bemerken wir fast niemals etwas von jenem sprichwörtlichen Renaissance-Immoralismus. Auch hat es niemals an großen Gegenspielern der öffentlichen Verderbtheit gefehlt, großen, unbedingten, düster-heroischen Übermenschen des Moralismus, an ihrer Spitze Savonarola, das Gewissen von Florenz, der vom Ideal der Florentiner, dem Soave Austero, freilich nur die zweite Hälfte, mit dämonischer Energie verkörperte. Ein großer Prophet. Aber kein Christ im Sinne Christi, da ihm das Proportionierte, das Menschliche, das große Verzeihen, die Anmut fehlt. Weil wir nun dieses friedliche Nebeneinander von Talent und Verworfenheit, von feinstem Geschmack und raffiniertester Niedertracht, diesen Wetteifer vollendetster Geistesbildung mit vollendetster Verruchtheit nicht mehr begreifen können, pflegen wir zu sagen, es kann nicht so gewesen sein. Im Innern müssen sich diese Menschen doch schuldig und unglücklich gefühlt haben. Wir müssten aber im Gegenteil sagen, diese Menschen müssen sich unbedingt schuldlos und glücklich gefühlt haben, sonst hätten sie diese Dinge niemals begehen können. Die Naivität der Renaissance ist die Wurzel ihrer Laster. Wir müssen, wenn wir die Schilderungen jener Schandtaten lesen, bei allem moralischen Schauder dennoch die Grazie, die Wohlerzogenheit, die Formvollendung, man möchte fast sagen, den Takt bewundern, mit dem die Leute sich damals hintergingen, ausplünderten und umbrachten. Der Mord gehörte damals ganz einfach zur Ökonomie des Daseins, wie heutzutage ja auch noch die Lüge zur Ökonomie des Daseins gehört. Unser Zeitungswesen, unser Parteiwesen, unsere politische Diplomatik, unser Geschäftsverkehr, dies alles ist auf einem umfassenden System der gegenseitigen Belügung, Übervorteilung und Bestechung aufgebaut. Niemand findet etwas daran. Wenn ein Politiker aus Gründen der Staatsräson oder im Interesse seiner Partei einem anderen Zyankali in die Schokolade schütten wollte, so würde die ganze zivilisierte Welt in Entsetzen geraten. Dass aber ein Staatsmann aus ähnlichen Motiven betrügt, Tatsachen fälscht, heuchelt, intrigiert, das finden wir ganz selbstverständlich. Die Italiener des 15. und 16. Jahrhunderts befanden sich eben noch in einer Verfassung, die den gelegentlichen Mord zu einem Ferment des sozialen Stoffwechsels, man möchte fast sagen, zu einer gesellschaftlichen Umgangsform machte. So wie eben heute noch jede Art Korruption ein unentbehrliches Ingredienz des öffentlichen und privaten Verkehrs bildet. Dies sind nur gerade. Gleichwohl dürfte es aber gestattet sein, von einer Art Schuld der Renaissance zu reden. Sie liegt aber viel tiefer. Die Schuld der Renaissance. Die Menschen der Renaissance waren bemüht und mit glänzendem Erfolg bemüht, aus ihrem ganzen Leben ein großes, herrliches Ballfest zu machen. Als leuchtende Devise schwebte über ihrem Dasein das Wort Lorenzo Medicis, «Facciamo festa tuttavia!» Und als Leo X. Papst wurde, rief er aus, «Godiamoci il papato, poiché Dio ce l'ha dato!» Lasst uns ein frohes Papsttum leben, da Gott uns es einmal gegeben. Dies war keine persönliche Frivolität, sondern so dachte alle Welt von den Rechten und Pflichten des Papstes. Eine leidenschaftliche Gier nach Genuss, aber nach durch Geist und Kunst geadelten Genuss, erfüllte die damalige Menschheit. Ein unersättlicher Hunger nach Schönem, Schönem überall, nach schönen Worten und Werken, schönen Taten und Untaten, nach schönen Auftritten und Abgängen, schönen Gedanken und Leidenschaften, schönen Lügen und Skandalen, nach der Schönheit als Lebensstoff, die nicht bloß Einzelne und Einzelnes, Häuser, Statuen, Tafeln oder Gedichte, sondern das ganze Dasein zu einem Kunstwerk macht. Aber ein weiseres, innigeres Verhältnis zu den Geheimnissen der Schöpfung haben sie nicht angestrebt. In seinem an neuen Gesichtspunkten so überaus reichen Werk »Shakespeare und der deutsche Geist«, sagt Friedrich Gundolf, »weltlicher Adel nimmt hier alle Dinge weltlich leicht und schwer und fragt nicht, was sagt Gott dazu?« Ob dies von Shakespeare völlig zutrifft, wollen wir dahingestellt sein lassen. Auf die Italiener der Renaissance passt es aber ganz genau. Die Frage, was sagt Gott dazu, diese tiefste, ja einzige Frage des Mittelalters, hat sie nie beschäftigt. Aber sind wir wirklich nur als Hanswürste und Hofnarren, Tapezierer und Vergnügungsarrangeure in die Welt gesetzt? Schönheit oder Güte? Wir berühren hier einen großen, ja vielleicht den größten Zwiespalt im Dasein der Erdenbewohner. Er besteht in der furchtbar auffühlenden Frage, was ist der Sinn des Lebens? Schönheit oder Güte? Es liegt in der Natur dieser beiden Mächte, dass sie sich fast immer im Kampfe miteinander befinden. Die Schönheit will sich und immer nur sich. Die Güte will niemals sich selbst und hat ihr Ziel immer im Nicht-Ich. Schönheit ist Form und nur Form. Güte ist Inhalt und nichts als Inhalt. Schönheit wendet sich an die Sinne, Güte an die Seele. Ist es nicht die beglückendste und adeligste Aufgabe des Menschen, die Welt immer reicher, begehrenswerter und kostbarer zu machen, mit immer bestrickenderem Geist und Glanz zu füllen? Oder ist es nicht vielleicht doch das Beste, Natürlichste und Gottgefälligste, einfach ein guter Mensch zu sein, die anderen bei der Hand zu nehmen, ihnen zu dienen und zu nützen? Was ist das Ziel unserer irdischen Wanderung? Die schrankenlose Bejahung dieser Welt in all ihrer Kraft und Pracht? Aber das vermögen wir nur auf Kosten unserer Reinheit. Oder die Rettung der uns von Gott anvertrauten Seele, ihre Läuterung und Entweltlichung? Aber dann haben wir vielleicht nicht voll gelebt. Wer hat recht? Der Künstler oder der Heilige? Der Schöpfer oder der Überwinder? Wir erblicken diesen Konflikt im Leben Tolstois, dieses gewaltigen Träumers und Gestalters, der plötzlich die Kunst glühend zu hassen begann und zum Bauer und Einsiedler wurde. Wir spüren seine dunklen Schatten in den letzten Dichtungen Shakespeares. Wir hören ihn in den Alterswerken Ibsens seine bange Stimme erheben und aus dem ganzen Schaffen Strindbergs mit ehernen Glockenschlägen hervorgellen. Der stärkste und wärmste Kopf unserer Tage, Bernard Shaw, hat ihn im Arzt am Scheideweg, einer seiner feinsten, reichsten und freiesten Komödien, zu gestalten versucht. Und Oscar Wilde lässt ihn in der Geschichte vom Bild des Dorian Gray in erschütternder Plastik vor unsere Seele treten. Dorian Gray ist einer, dem der Traum von ewiger Schönheit zur Erfüllung wird. Keine Hässlichkeit, kein Alter, kein Schmutz greift an seinen Leib. Aber der Leib ist nur der Schatten der Seele, und die Seele kann nur schön sein durch Reinheit und Güte. Und so ist Dorian Gray nichts als ein betrogener Betrüger. Die Welt sieht ihn in unzerstörbarer Jugend und Anmut, aber das unsichtbare Bild in der verschlossenen Dachkammer bucht dennoch Zug für Zug jeden Schritt, den seine Seele zur Hässlichkeit getan hat. Der zweite Sündenfall. Die Renaissance war der zweite und wahre Sündenfall des Menschen. Wie die Reformation seine zweite und vielleicht endgültige Vertreibung aus dem Paradies war. Die Reformation gebar das Dogma von der Heiligkeit der Arbeit. Die Renaissance, den Menschen, der sich selbst genießt und schließlich vergöttert. Beide zusammen, die Arbeit mit gutem Gewissen und die narzisstische Selbstbetrachtung und Selbstverherrlichung, haben die moderne Langeweile geschaffen, unter der die Erde allmählich vereist. Ihr Korrelat ist das Interessante, ein Begriff, der sowohl der Antike wie dem Mittelalter fremd war. Dantes göttliches Gedicht hängt wie ein brennendes Warnungszeichen am Eingang der Renaissance. Er hat die Zukunft seines Landes in dem Geschick jener gezeichnet, die dazu verurteilt sind, in der äußersten Ferne von Gott zu leben. Im ewigen Eise stecken sie, wo selbst die Tränen gefrieren. Ihnen ist sogar die letzte Wohltat versagt, die jeder andere Sünder genießt. Sie können nicht einmal bereuen. Und indem Dante durch ihre Reihen schreitet, stößt er auf Alberigo, den die schrecklichste aller Strafen getroffen hat. Ihm wurde vom Schöpfer die Seele genommen. Das Schicksal der Renaissance war Alberigos Schicksal. Sie war dazu verdammt, keine Seele zu haben. Fünftes Kapitel: Das Hereinbrechen der Vernunft. Der Mensch ist also nichts als ein Haufen von Irrtümern, ohnmächtig ohne die Gnade. Nichts zeigt ihm die Wahrheit, alles betrügt ihn. Die beiden Hauptstützen der Wahrheit, der Verstand und die Sinne, betrügen sich gegenseitig. Pascal. Die Weltgeschichte ist ein dramatisches Problem. Wir halten jetzt einen Augenblick inne, um in Kürze das bisherige zu überblicken, das kommende anzudeuten und über Zweck und Inhalt unseres ganzen Darstellungsversuchs einigermaßen ins Klare zu kommen. Die Weltgeschichte ist ein dramatisches Problem. Sie ist nichts anderes als der bunte, verwirrende und wechselvolle, aber dennoch nach bestimmten psychologischen Gesetzen verlaufende Schicksalsweg der menschlichen Kollektivseele, dessen einzelne Etappen, man pflegt sie Zeitalter zu nennen, nicht bloß aufeinander, sondern auch auseinander folgen, indem ihr Gang den Charakter einer Szenenreihe trägt. Jeder dieser Auftritte ist gegen die vorhergehenden und nachfolgenden deutlich abgegrenzt, und doch bildet er mit ihnen eine organische Kontinuität, indem er die früheren auswirkt, die späteren bedingt. Es herrscht in dem Drama der menschlichen Geschichte eine klare und unerschütterliche Notwendigkeit. Aber da es kein kaltes akademisches Schulstück, sondern eine von genialer Hand entworfene Dichtung ist, so trägt diese Notwendigkeit nicht den Charakter einer starren, sterilen Logik oder eines errechneten psychologischen Schematismus, sondern sie wird nur von fernher geahnt, thront geheimnisvoll und nur mittelbar wirksam im Hintergrunde, ist ganz von der blühenden Chaotik des Lebens überwuchert und hat überhaupt die Eigentümlichkeit, dass sie den handelnden Figuren gar nicht zum Bewusstsein kommt, sondern erst hinterher vom Kritiker des Dramas, dem Historiker, in ohnmächtigen und desillusionierenden Reden aufgedeckt und beschrieben wird. Das Drama der Neuzeit. Was wir auf diesen Blättern zu erzählen versuchen, ist der Entwicklungsgang der europäischen Seele während jenes Abschnitts, den man ihre Neuzeit nennt. Wir haben bisher in Kürze den Zustand der traumatischen Neurose zu schildern versucht, der die unmittelbare Folge des großen Traumas der schwarzen Pest war, die aber ihrerseits wiederum nur der äußerlich sichtbare Ausdruck einer großen inneren Erschütterung und seelischen Umlagerung war, der Entthronung des mittelalterlichen Weltbilds durch den Nominalismus, der entschiedenen, obschon meist unterbewussten Abkehr von fast allen bisherigen Dominanten des Daseins. Alle religiösen, ethischen, philosophischen, politischen, ökonomischen, erotischen, künstlerischen Normen und Wahrheiten, bisher so sicher geglaubt und begründet, und die Orientierung des Menschen in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft scheinbar für immer garantierend, brechen mit einem Male zusammen. Ein Trümmerfeld hinterlassend, auf dem, je nach persönlicher Charakteranlage, der eine raubend und plündernd noch irgendein letztes zweifelhaftes Wertstück zu erraffen sucht, der andere in stumpfer Betäubung allen Gütern dieser Welt abschwört, der dritte zwischen Gier und Genuss hin und her taumelnd nur für das Bedürfnis der nächsten Stunde ein Auge hat, keiner aber aus noch ein weiß. Wir haben gesehen, wie sich in Italien bereits im 15. Jahrhundert das herauszubilden begann, was wir den psychomotorischen Überbau genannt haben, die Regulierung, Äquilibrierung und Organisierung der bisherigen Neurose. Aus dem labilen System wird ein stabiles, aus dem pathologischen Zustand ein physiologischer. Der positive Charakter der neuen Seelenverfassung kommt allmählich zum Vorschein. Neue Richtlinien werden sichtbar. Es stellt sich heraus, dass das, was das Gesicht einer verheerenden, ja tödlichen Krankheit trug, ein heilkräftiges Fieber war, in dem sich der ganze Organismus erneuerte. Ein Schwangerschaftsstadium, in dem neue Lebenskeime ausreiften und dem Licht entgegenwuchsen. Dieser Zustand der Konsolidierung erreicht im Beginn des Cinquecento in Italien bereits seine volle Höhe und ergreift im Verlauf des Jahrhunderts die ganze westliche Hälfte des übrigen Europa. Der neue Blick. Worin bestand nun dieses Neue, das allmählich ins Bewusstsein der europäischen Menschheit rückt? In nichts anderem als in der Heraufkunft eines extremen, exklusiven, allumspannenden Rationalismus. Wir könnten auch ebenso gut sagen Sensualismus, denn beides bedeutet im Grunde dasselbe. Der Sensualist glaubt nur an das, was ihm seine Sinne melden. Aber wer rät ihm zu diesem Glauben? Sein Verstand. Der Rationalist baut nur auf das, was seinem Verstand einleuchtet. Aber wer liefert ihm diesen Untergrund? Seine Sinneseindrücke. Beide sind nur der modifizierte, gewissermaßen verschieden pointierte Ausdruck desselben Seelenzustandes, des unbedingten Vertrauens des Menschen auf sich und seine natürlichen Hilfsquellen. Diese Stellung zur Wirklichkeit, so selbstverständlich sie der ganzen späteren Neuzeit erschien, war etwas völlig Unerhörtes in der bisherigen Geschichte der christlichen Völkerfamilie, denn nur die Griechen und Römer kannten etwas Ähnliches. Ja, in dieser äußersten Zuspitzung und schärfsten Ausprägung ist sie sogar in der ganzen uns bekannten Weltgeschichte etwas Neues. Denn selbst das Weltbild der Antike war nur ein rationalisierter Mystizismus, der seine orientalische Herkunft nie völlig überwunden hat. Um die Wende des 15. Jahrhunderts ereignet sich also etwas sehr Merkwürdiges. Der Mensch, bisher in dumpfer, andächtiger Gebundenheit den Geheimnissen Gottes, der Ewigkeit und seiner eigenen Seele hingegeben, schlägt die Augen auf und blickt um sich. Er blickt nicht mehr über sich, verloren in die heiligen Mysterien des Himmels, nicht mehr unter sich, erschauernd vor den feurigen Schrecknissen der Hölle, nicht mehr in sich, vergrübelt in die Schicksalsfragen seiner dunklen Herkunft und noch dunkleren Bestimmung, sondern geradeaus, die Erde umspannend und erkennend, dass sie sein Eigentum ist. Die Erde gehört ihm, die Erde gefällt ihm, zum ersten Mal seit den seligen Tagen der Griechen. Dieser Blick ist von einer eigentümlich tiefen Flachheit. Es ist der Blick der untragischen Zufriedenheit, des philiströsen Wohlbehagens, der praktischen Klugheit, der problemlosen Vernünftigkeit, eine Art Mischung aus Yankee-Blick und Wiederkäuer-Blick. Die Welt ist schön, die Welt ist grün, die Welt ist saftig, sie riecht ausgezeichnet und schmeckt noch besser. Assimiliere dir von ihr so viel du kannst. Dazu hat sie ja Gott, ein besonderer Gönner aller Wiederkäuer, ganz zweifellos geschaffen. Aber die Welt ist für diesen Blick doch noch mehr als eine schmackhafte Wiese. Sie ist ein Bauplatz. Ein Bauplatz für alles Erdenkliche, Nützliche, Wohltätige und Lebensfördernde. Für Werkstätten der Heilkunst, der Messkunst, der Scheidekunst. Für Institute und Apparate zur Verfeinerung, Erleichterung und Erhöhung des Daseins. Für babylonische Türme, die sich zum Himmel recken, um ihm sein Geheimnis zu entreißen, ein unermesslich weites, unerschöpflich reiches Operationsfeld für die Betätigung und Steigerung der Kräfte des reinen Verstandes, des Verstandes, der sich ganz auf sich selbst stellt, sich alles zutraut, vor nichts zurückschreckt, durch nichts zu enttäuschen ist. Dies ist die heroische Seite des neuen Blicks, neben seiner animalischen. Die Kurve von 1500 bis 1900. Kurzum, der Mensch bemerkt zum ersten Mal seit langer Zeit, dass er Verstand hat und dass der Verstand allmächtig ist. Er entdeckt sich als denkendes Wesen, als ens rationale oder vielmehr, er gebiert diese Kräfte in sich wieder. Wenn man will, ist dies der Sinn des Wortes Renaissance. Dieser erwachende Verstand beginnt alles zu durchdringen. Himmel und Erde, Wasser und Licht, das unendlich Große und das unendlich Kleine. Die Beziehungen der Menschen untereinander und ihr Verhältnis zu Gott und Jenseits, das Walten der Natur und die Gesetze der Kunst. Kein Wunder, dass er infolgedessen glaubt, er sei allein auf der Welt. Die ganze Geschichte der Neuzeit ist nun nichts anderes als die wachsende Steigerung und Übersteigerung dieser streng und einseitig rationalistisch orientierten Entwicklung. Einzelne Rückschläge sind nur scheinbar. Der europäische Geist beschreibt von 1500 bis 1900 einen prachtvollen Bogen. Er erschöpft, planvoll fortschreitend, nahezu alle intellektuellen Möglichkeiten. Er gelangt im 16. Jahrhundert in Italien zu jener extremen Rationalisierung der Kunst, von der wir bereits gehandelt haben, und im Norden zur Rationalisierung des Glaubens, die unter dem Namen Reformation bekannt ist. Er gibt sich in den Bewegungen der Gegenreformation und der Barock den Anschein, als ob er zum Irrationalismus und Mystizismus zurückkehren wolle, aber dies ist nur eine optische Täuschung. Der Jesuitismus ist eine Schöpfung der höchsten Logizität und intellektuellen Spannkraft, und die Barock bedeutet erst recht die Alleinherrschaft des ordnenden, rechnenden, zerlegenden Verstandes, der das aber nicht wahrhaben will und sich daher in tausend abenteuerliche Masken und künstliche Verkleidungen flüchtet. Es ist der Rationalismus, der sich einen Rausch antrinkt, um der Prosa und Langeweile der reinen Verstandeskultur zu entrinnen. Das 18. Jahrhundert bringt dann den unbestrittenen Triumph der reinen Vernunft auf allen Gebieten. Es ist das Jahrhundert Voltaires und Kants, Racines und Winkelmanns. Man sollte glauben, dass dieser Extremismus nicht zu überbieten wäre. Und dennoch wurde er überboten. Durch das junge Deutschland und die ihm verwandten Richtungen des Auslands, die erfolgreich bemüht sind, Kunst, Religion, Wissenschaft, das ganze Leben zu einem puren Politikum umzustempeln und damit der letzten irrationalistischen Züge zu entkleiden. Dazwischen läuft die Gegenströmung der Romantik, die aber, ganz ähnlich wie die Barock, nur viel impotenter als diese, nichts anderes ist als eine Revolte gegen den Intellektualismus, mit rein intellektuellen Mitteln unternommen, ein Literatenputsch gegen die Literatur, völlig akademisch, programmatisch, doktrinär, ein geistreiches Aperçu, aus der Lust an Paradoxie, Polemik und Modewechsel entsprungen. Und dann bringt die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts den Sieg der naturwissenschaftlichen Weltanschauung und der Technik, womit die Entwicklung im Sinne der marxischen Negation der Negation durch Selbstmord endigt und in der ebenso sinnlosen wie naturnotwendigen Katastrophe des Weltkriegs zusammenbricht. Der Weltkrieg selbst ist aber bereits ebenso wohl das Finale eines ablaufenden Weltalters wie der Auftakt zu einem neuen. Denn in ihm haben wir, wie bereits angedeutet wurde, eines jener großen Traumen zu erblicken, die die Geburt einer neuen historischen Spezies einleiten. Er bedeutet zugleich einen Weltuntergang und eine Krisis oder, genauer ausgedrückt, das Ende jener einen großen, ununterbrochenen Krisis der europäischen Seele, die den Namen Neuzeit führt. Wir stehen am Anfang eines neuen Zeitalters, und es ist daher jetzt möglich, die Geschichte der Neuzeit als Rückblick auf eine abgeschlossene Entwicklungsperiode zu schreiben. Zum ersten Mal seit fast einem halben Jahrtausend beginnt die Welt dem Menschen wieder zu missfallen. Er beginnt an ihrem Besitz und an dessen Quellen, seinem Verstand und seinen Sinnen, zu zweifeln. Dies sind heute erst ferne Zeichen und Möglichkeiten, die blass am Horizont unserer Kultur heraufdämmern, aber Zeichen, die eine völlige Umkehrung unseres Weltgefühls ankündigen. Die mystische Erfahrungswelt der Primitiven. Wir haben uns an die usurpierende Suprematie der logischen Funktionen bereits derart gewöhnt, dass uns jede andere Geisteshaltung absurd oder minderwertig erscheint. Dies ist aber eine ganz willkürliche Auffassung. Vielmehr ist unsere Art, die Welt rationalistisch zu begreifen, die große Exzeption, das Absonderliche und Widernatürliche. Höchst lehrreich ist in dieser Hinsicht ein im Jahr 1910 erschienenes Werk des französischen Forschers Lévi Brühl, Les fonctions mentales dans les sociétés inférieures, das aufgrund sehr umfangreicher und gewissenhafter Beobachtungen eine Psychologie der sogenannten primitiven Völker unternimmt. Für diese haben sämtliche Dinge und Wesen, jeder Baum, jedes Tier, jeder Mensch, jedes Bild, jedes Gerät, sowohl eine sichtbare wie eine unsichtbare Existenz. Und gerade diese gilt für die wirksamere. Auch die Traumerlebnisse gelten für wirklich, ja für wirklicher als die Wachen. Was für uns die Wahrnehmung ist, ist für die Naturmenschen hauptsächlich Verkehr mit den Geistern, mit den Seelen, mit den unsichtbaren und unberührbaren, geheimnisvollen Kräften, die ihn von allen Seiten umgeben, sein Schicksal bestimmen und in seinem Bewusstsein einen größeren Platz einnehmen als die festen, tastbaren und sichtbaren Elemente seiner Vorstellungen. Demnach hat er keinen Grund, dem Traum die niedrige Stellung einer verdächtigen, subjektiven Vorstellung anzuweisen, auf die man sich nicht verlassen dürfe. Dieser ist im Gegenteil eine privilegierte Form der Wahrnehmung, weil in ihr der Anteil der materiellen Elemente minimal und daher die Kommunikation mit den unsichtbaren Kräften die unmittelbarste und vollkommenste ist. Daher auch die Willfährigkeit und Hochachtung, die man Visionären, Sehern, Propheten, bisweilen auch Verrückten entgegenbringt. Man schreibt ihnen die spezielle Fähigkeit zu, mit der unsichtbaren Wirklichkeit zu verkehren. Für uns besteht das wesentlichste Merkmal für die Objektivität einer Wahrnehmung darin, dass sie unter gegebenen identischen Bedingungen von allen Beobachtern gleichzeitig und auf gleiche Weise gemacht wird. Aber bei den Primitiven geschieht es im Gegenteil fortwährend, dass Wesen oder Gegenstände sich gewissen Leuten mit Ausschluss aller Anwesenden manifestieren. Niemand ist darüber erstaunt. Alle Welt findet es natürlich. Die Primitiven bedürfen nicht der Erfahrung, um sich von den unsichtbaren Eigenschaften der Dinge zu überzeugen. Und deshalb bleiben sie auch durch die Widerlegungen, die die Erfahrung diesen Beobachtungen entgegensetzt, gänzlich ungerührt. Denn die Erfahrung auf das Sichtbare, Tastbare, Fassbare der Wirklichkeit beschränkt, lässt sich gerade das Allerwichtigste, die geheimen Kräfte und Geister, entschlüpfen. Kurz, der Primitive lebt in einer für die Sinne nicht wahrnehmbaren und dennoch wirklichen, in einer mystischen Welt. Wenn der Arzt eine Heilung vollbringt, so ist es der Geist des Mittels, der auf den Geist der Krankheit wirkt. Die physische Tat wird ohne die mystische gar nicht begriffen. Oder richtiger, es gibt keine eigentliche physische Tat. Es gibt nur mystische Taten. Zitat Ende. Prälogisch oder überlogisch. Leider ist der ausgezeichnete Verfasser des Werks ein moderner Wissenschaftler, der seine Untersuchungen an den Naturvölkern von oben herab macht und in den Anschauungsformen dieser Gesellschaften nur unvollkommene Vorstufen seines eigenen Denkens erblickt. Er nennt daher ihre Geistesverfassung, und zwar, wie er selbst zugibt, in Ermangelung eines besseren Namens, prälogisch, wobei er ausdrücklich betont, dass sie weder antilogisch noch alogisch sei. Mit der Bezeichnung prälogisch will ich nur sagen, dass nicht wie bei uns die Verpflichtung gefühlt wird, sich des Widerspruchs zu enthalten. Diese Denkart gefällt sich nicht in willkürlichen Widersprüchen. Dadurch würde sie für uns einfach absurd werden. Aber sie bemüht sich auch nicht, Widersprüche zu vermeiden. Gleichwohl bleibt das Wort irreführend, weil es den Eindruck erweckt, dass es sich hier um eine Art Vorstudie und Vorübung zum logischen Denken handle, die dazu bestimmt sei, durch die bei uns herrschende Denkart überwunden zu werden. Man könnte aber mit weit größerer Berechtigung von einem überlogischen Denken reden. Und in der Tat ist ja auch diese Art, die Welt zu begreifen, keineswegs auf die Primitiven beschränkt. Sie vollziehen diese Vorstellungen nur leichter und selbstverständlicher, weil sie noch der Natur näher stehen. Es hat wohl kaum jemals ein Kulturvolk gegeben, in dem der Seher, der Halluzinierende, nicht eine ähnliche privilegierte Stellung eingenommen hätte. Auch in der Anschauung der Griechen, die doch wohl nicht zu den Primitiven gehörten, ist der Mensch zweimal vorhanden. In seiner wahrnehmbaren Erscheinung und in seinem unsichtbaren Abbild, der Psyche, die erst nach dem Tode frei wird. Und die Gestalten der Träume gelten auch ihnen für vollwertige Realitäten. Ferner ist die prälogische Form des Denkens das Merkmal aller schöpferischen Betätigungen, aller Kunst, aller Religion, aller wirklichen Philosophie, ja sogar aller echten Wissenschaft. Denn das Leben selber ist prälogisch. Die ganze Natur ist wunderbar. Jede in die Tiefe gehende Erklärung einer empirischen Tatsache ist nichts anderes als die Feststellung eines Wunders. Der Philologe beschäftigt sich mit dem Wunder der Sprache, der Botaniker mit dem Wunder des Pflanzenlebens, der Historiker mit dem Wunder des Weltlaufs. Lauter Geheimnisse, die noch kein Mensch zu entziffern vermocht hat. Ja, selbst der Physiker, wenn er nämlich genial ist, stößt fortwährend auf Wunder. Je tiefer eine Wissenschaft in die Sphäre des Wunderbaren einzudringen vermag, desto wissenschaftlicher ist sie. Wenn wir heute keine Wunder mehr erleben, so zeigt dies nicht, dass wir klüger, sondern dass wir temperamentloser, fantasieärmer, instinktschwächer, geistig leerer, kurz, dass wir dümmer geworden sind. Es geschehen keine Wunder mehr, aber nicht, weil wir in einer so fortgeschrittenen und erleuchteten, sondern weil wir in einer so heruntergekommenen und gottverlassenen Zeit leben. Das rationalistische Intermezzo. Der Rationalismus, dieses Irrlicht, das ganz willkürlich nur jene Ausschnitte der Wirklichkeit beleuchtet und gelten lässt, die nicht der Erfahrung und den Denkgesetzen widersprechen, das heißt den rohen Sinneseindrücken und einer ihnen angepassten, defekten Logik, ist, dies müssen wir uns klar machen, nichts als ein temporäres Vorurteil, dazu bestimmt, nach einer gewissen Herrschaftsdauer wieder zu verschwinden. Es soll nicht geleugnet werden, dass der Rationalismus nicht das einzige, sondern nur eines von vielen Vorurteilen ist, die die Menschheit in ihrer Geschichte zu durchlaufen hat. Dass er aber besser als die anderen, dass er das einzig Sinnvolle, ja dass er überhaupt kein Vorurteil sei, diese Annahme ist ein modern europäischer Lokalwahn. Was ich also zu erzählen versuche, ist das kurze Intermezzo der Verstandesherrschaft zwischen zwei Irrationalismen, dem mittelalterlichen und dem zukünftigen, das im Rahmen der Menschheitsgeschichte nicht mehr bedeutet als eine flüchtige Mode, interessante Schrulle und kulturhistorische Kuriosität. Und es ist mehr als wahrscheinlich, dass der Mensch der Zukunft im Besitz einer exakten Astrologie und Mantik, eines genauen und ständigen Rapports mit höheren Geistern, einer Seelenwissenschaft, die sich zu unserer heutigen Psychologie verhalten wird, wie die Infinitesimalrechnung zum kleinen Einmaleins und tausend anderer Dinge, die wir nicht einmal ahnen können, in unserer Neuzeit mit ihren Errungenschaften die Ära des finstersten, unfruchtbarsten und borniertesten Aberglaubens der bisherigen Geschichte erblicken wird. Wie ja auch der Mensch der Vergangenheit, der Ägypter, mit der für uns unfassbaren Großartigkeit seiner Kunst, der Chinese mit der für uns unerreichbaren Reife seiner Weltweisheit, Der Babylonier mit seiner für uns unwiederbringlich verschollenen Wissenschaft der Sterndeutung und Schicksalsberechnung, der Inder mit der uns unzugänglichen Tiefe seiner Religion für die analogen Kulturschöpfungen unserer Zeit, die liberalen Dünkel als die Krone der bisherigen Entwicklung erscheinen, nur ein mitleidiges Lächeln gehabt hätte. Er würde von uns finden, was jener Memphis-Priester bei Herodot von den Griechen fand, dass wir ewige Kinder geblieben seien. Und ein feineres Ohr als das unsrige vermöchte vielleicht sogar zu erkennen, dass auch noch die ganze europäische Geschichte der Neuzeit von einem leisen Gelächter des Orients begleitet ist, dass wir eine feine, spöttische Unterstimme neben allen unseren Fortschritten einhergeht. Der europäische Rationalismus, dessen Entwicklungsgang wir zu schildern haben, war also nichts anderes als die vorübergehende Idee fix einer kleinen asiatischen Halbinsel, eine der rudimentärsten, primitivsten und infantilsten Geistesperioden der Menschheit. Und was wir unter dem Namen der Neuzeit erzählen, ist eigentlich die Geschichte eines grauen Altertums, eine Art Menschheitskindheit, Urzeit und Prähistorie. Die drei Schwarzkünste. Diese Neuzeit, so müssen es wenigstens noch immer alle Schulknaben lernen, war eine Wirkung der Entdeckung Amerikas. Aber wir können dies nicht oft genug wiederholen, es verhielt sich gerade umgekehrt. Ein solches Geschlecht, wie es damals lebte, mit dieser neuen Abenteuerlust, diesem Drang in die Ferne, diesem wiedererwachten Realismus, diesem unbezähmbaren Wissensdurst, musste eines Tages in Westindien anlegen, mit derselben Notwendigkeit, mit der es seine übrigen Erfindungen und Entdeckungen machen musste. Dass ein Gemälde oder ein lyrisches Gedicht das organische Produkt dieses Zeitalters ist, in dem es geschaffen wurde, wissen heutzutage sogar schon die Universitätsprofessoren. Aber mit den technischen Leistungen verhält es sich auch nicht anders. Es gibt keine zufälligen Erfindungen. Es ist ja auch nicht wahr, dass das ausgehende 19. Jahrhundert dem Telefon, dem Telegraphen, den Blitzzügen und dergleichen Dingen ein neues Gefühl von Zeit und Raum, ein unendlich beschleunigtes Lebenstempo verdankt hat, sondern dieses neue Tempo war das Primäre. Dieses neue Zeit- und Raumgefühl wurde mit der Generation, die den Magnetismus, die Elektrizität und die Dampfkraft nutzbar machte, bereits geboren. Es musste sich diese Lebensformen schaffen. Unter den Ereignissen, die die Neuzeit einleiten, war die Entdeckung Amerikas auch gar nicht das Wesentlichste. Ganz abgesehen davon, dass die damalige Menschheit Amerika ja gar nicht entdeckt hat, sondern bloß dort landete, um nicht zu sagen strandete. Für die seelische Gesamtverfassung des Zeitalters aber fallen nur bewusste Kulturleistungen ins Gewicht. Die entscheidendsten Metamorphosen bewirkten vielmehr drei andere Tatsachen. Der allgemeine Gebrauch des von Berthold Schwarz erfundenen Pulvers, die Verwendung beweglicher schwarzer Lettern zur Massenherstellung von Büchern und das leidenschaftliche Interesse für die Geheimnisse der Alchemie. Diese drei Schwarzkünste stehen bedeutungsvoll am Eingang der Neuzeit. Neben diesen allbekannten großen Erscheinungen bringt das letzte Drittel des 15. Jahrhunderts und der Anfang des 16. noch eine Reihe anderer bemerkenswerter Fortschritte auf dem Gebiet der Wissenschaft und Technik. 1471 wird die erste Sternwarte errichtet. 1490 entwirft Martin Beheim den ersten Globus. 1493 erscheint Hartmann Schedels Liber Chronicarum, ein mit über 2000 Holzschnitten geschmücktes, epochemachendes, geografisch-historisches Werk. 1505 wird die erste Post eingerichtet. 1506 gibt Reuchlin seine hebräische Grammatik heraus. 1510 ersinnt Peter Hinle seine Federuhr, das berühmte Nürnberger Ei, das man in der Tasche tragen kann. 1515 kommen die Radschlossgewehre in Gebrauch. Anfänge des modernen Zeitbegriffs setzen sich durch. Die öffentlichen Uhren beginnen, die Viertelstunden zu schlagen. Auch die weiteren Jahre sind von regem wissenschaftlichem Leben erfüllt. 1540 entdeckt Servet den kleinen Blutkreislauf. 3 Jahre später, im Veröffentlichungsjahr des kopernikanischen Systems, lässt der große Anatom Vesalius sein grundlegendes Werk De Humani Corporis Fabrica erscheinen. Christoph Rudolf schreibt das erste Kompendium der Algebra in deutscher Sprache, Adam Riese die ersten Lehrbücher der praktischen Rechenkunst. Georg Agricola begründet die Mineralogie, Konrad Gessner die wissenschaftliche Zoologie, Gerhard Krämer, Kosmograph und Kupferstecher, bekannt unter seinem latinisierten Namen Mercator, erneuert die Erfindung des Ptolemäus, die Kreise des Gradnetzes auf einen Kegelmantel zu projizieren und verbessert sie so vorzüglich, dass Mercators Projektion bis zum heutigen Tage in Gebrauch ist. Sie hörten eine Ausgabe der kommentierten Radiolesung von Egon Friedels Kulturgeschichte der Neuzeit auf Orange 94.0. Gelesen und ein wenig gesprochen hat abermals der Gestalter. Die nächste Ausgabe dieser Sendereihe können Sie Donnerstag, den 11. Juni 2009, wie immer 12 bis 13 Uhr hören. Informationen zu den einzelnen Sendungen sind auf dem Website von Orange 94.0 unter o94.at zu finden. Alle bisherigen Ausstrahlungen können im Internet unter no-na.net/Friedel nachgehört werden. Gestaltung der Sendereihe Herbert Gnauer. Mit freundlicher Genehmigung des Verlags CH Beck München.